Die Europa-Direktion der gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und das Netzwerk der Koreaner in Deutschland gaben am 1. Juli einen Solidaritätsaufruf bekannt und begrüßten darin den Vorschlag der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVJK, anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas einen pannationalen Einheitskongress zu veranstalten.